Morning! Guten Morgen! Now that you know that you have a seed, jetzt, da du weißt, dass du eine Saat hast, which God in His grace has given unto you, die Gott in seiner Gnade dir gegeben hat, now we come to the second point. Kommen wir zum zweiten Punkt. A seed is worthless in your hand. Die Saat ist wertlos in deiner Hand. A seed is worthless putting it in your pocket. Die Saat ist nutzlos, wertlos, wenn du sie in deine Tasche steckst. A seed has no value if you just put it on a shelf and let everybody look how beautiful it is. Eine Saat hat keinen Wert, wenn du sie auf ein Regal stellst und alle sehen können, wie schön sie ist. Has absolutely no value. Das hat absolut keinen Wert. Can you imagine you have this beautiful museum of seeds? Kannst du dir vorstellen, dieses schöne Museum für Samen zu haben? Let everybody look at your incredibly wonderful beautiful seed. Und alle Leute betrachten deine unglaublichen und schönen Samen. So you go and you invite all the people to your house and show off your incredible seeds. So lädst du alle Leute in dein Haus ein und prahlst mit deinen unglaublichen Samen. What do you think is better? Was glaubst du ist besser? To show everybody your incredible seed that you are putting on the shelf. Jedem dein unglaubliches Saatgut zu zeigen, das du auf ein Regal gestellt hast. And tell the people, look, this is the seed of an apple tree. Und ihnen zu sagen, schau, dies ist die Saat eines Apfelbaumes. Isn't that incredibly wonderful? Ist das nicht unglaublich schön? Or I put the seed into the ground and let it die. Oder ich pflanze die Saat in die Erde, lass sie sterben. And then what happens? Und dann, was passiert? I can take people out into the most beautiful apple orchard. Ich kann den Menschen die schönste Apfelkultur zeigen. And they can eat from the fruit of the seed that I plant. Und sie können von der Frucht der Saat essen, die ich gepflanzt habe. Remember, a seed has no value unless it is planted. Denk daran, ein Same hat keinen Wert, wenn man ihn nicht pflanzt. Look what Jesus said in John chapter 12. Schau, was Jesus in Johannes 12 sagte. And he's talking about life. Und er spricht über das Leben. He said, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. But if it dies, it produces much grain. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. No. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. See, the guy who held on to his one talent didn't have anything. Siehst du, der eine Mann, der sein einziges Talent, sein Silberstück behalten hat, bekam nichts. In the end, he lost one talent and he had no reward. Am Ende verlor er ein Talent und bekam keine Belohnung. I have a friend. Ich habe einen Freund. He is married and he has 4 children. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. I've known him since he was a very little boy and today he's in his 40s. Ich kannte ihn schon, als er ein kleiner Junge war und heute ist er in seinen 40ern. And I remember I was with him in one of the most difficult times of his life. Und ich erinnere mich, dass ich in einem seiner schwierigsten Momenten seines Lebens mit ihm war. He's a good Christian man. Er ist ein guter Christ. And he's a songwriter and a musician. Er komponiert Lieder und ist Musiker. And he was together with this woman. He was getting ready to marry her. Und er war zusammen mit einer Frau und bereitete sich vor, sie zu heiraten. And he really liked her and she really liked him. Er liebte sie und sie liebte ihn. They were both Christians. Sie waren beide Christen. But there came a point in their relationship. Sie kamen in der Beziehung an einen Punkt. When she made it very clear. Wo sie ganz klar sagte, that she wants to live a life for earthly reward, for career and for success here in this world. Dass sie ihr Leben für irdische Belohnung, für Karriere und Erfolg auf dieser Welt leben will. Just a happy family, career. Einfach eine glückliche Familie, Karriere. But he wanted to sow his life into the kingdom. Er jedoch wollte sein Leben in das Königreich Gottes sehen. And she told him, nope, that's not what she wants. Und sie sagte ihm, dass dies nicht das ist, was sie will. So he decided that we have no future together. So beschloss er, dass sie keine gemeinsame Zukunft haben. And he broke off the relationship. Und er beendete diese Beziehung. And you know, I didn't know all of the details and all the story when I happened to be in that church where he was part of to preach. Ich kannte nicht alle Einzelheiten der Geschichte, als ich in seiner Gemeinde predigte. And he just made the radical decision, he wants to rather lose his life for Jesus than gain this happy marriage. Er traf diese radikale Entscheidung, lieber sein Leben für Jesus zu verlieren, als diese glückliche Ehe zu gewinnen. And in this situation God gave me a prophetic word for him. In dieser Situation gab mir Gott für ihn ein prophetisches Wort. Oh my goodness, it must have been close to 20 years ago. Oh mein Gott, das muss fast vor 20 Jahren gewesen sein. You know, and because he was willing to sow his life, God promised him he would reap much better. Weil er gewillt war, sein Leben zu pflanzen, gab ihm Gott das Versprechen, dass er viel mehr ernten wird. You know, he let go of this one woman who all that was important to her were things of this world. Er ließ diese eine Frau los, für die alles in dieser Welt wichtig war. He sowed his life into the kingdom. Er säte sein Leben in das Königreich. And today he's married his four children. Und heute ist er verheiratet, hat vier Kinder. And he reaped one of the most incredible women that I can imagine for him. Und er erntete eine der unglaublichsten Frauen, die ich mir für ihn vorstellen kann. A really, really godly woman. Wirklich eine gottesfürchtige Frau. An incredible mother to his children. Eine unglaubliche Mutter für seine Kinder. And a woman who serves Jesus with all of her heart. Und eine Frau, die Jesus mit ihrem ganzen Herzen dient. So look, you will always, always reap what you sow. Du wirst immer, immer das ernten, was du säst. I don't know why it is so hard for people to just sow their lives into the kingdom. Ich weiß nicht, warum es für die Menschen so schwer ist, ihr Leben in das Königreich zu sehen. Because they don't understand the truth of sowing and reaping. Sie verstehen die Wahrheit von Saat und Ernte nicht. If you sow your life into the kingdom, wenn du dein Leben in das Königreich pflanzt, what are you gonna reap? Was wirst du ernten? You're gonna reap abundant life. Du wirst überfließendes Leben ernten. Instead of just reaping a natural life, which in many cases is more existence than actual life. Anstatt nur ein natürliches Leben zu ernten, wo es in den meisten Fällen mehr um Existenz als um wirkliches Leben geht, you can reap a life of incredible abundance in spite of any circumstances you pass through. Kannst du ein Leben im Überfluss ernten, und zwar in jeder Situation, die du in deinem Leben durchlebst. So stop living for yourself, my friend. Hör auf, für dich selber zu leben, mein Freund. Sow your life into God's kingdom. Sähe dein Leben in das Königreich Gottes. Say, Lord, here is my life. Have it and do whatever you would like to do with it. Sage, hier ist mein Leben, Herr. Nimm es und mache damit, was auch immer du damit machen willst. I'm planting it into the eternal kingdom of God. Ich pflanze es in das ewige Königreich Gottes. And you will reap your own abundant life and many other lives. Und du wirst ernten dein eigenes Leben im Überfluss und manch anderes Leben im Überfluss. I never imagined when I sold my life into the kingdom how many other lives I will reap. Als ich mein Leben in das Königreich Gottes pflanzte, konnte ich mir nicht vorstellen, wie sehr ich in viele Leben die Ernte einbringen werde. I'll see you tomorrow. Sehe dich morgen.